Radioakademie. Guten Beiz. Alt Escape, die Generationenfrage. Eine Sendung von Anja Brockert. Oben und unten steht da, soll ich machen? Ja, und dann mit der Eingabetaste bestätigen. Dankeschön. Die Nöte eines Lehrers, der hier sich einarbeiten will. So, Nutzername. Ich musste da oben rauf. Kann ich nicht. Also, mal sehen. Die Lehrer, die sitzen da vorm Computer und schreien Hilfe, Hilfe, ich kapier's nicht. Und wir, wenn wir was nicht verstehen, dann wird halt probiert und irgendwann mal klappt's halt. Also im Internet ist es schwierig, dass die Eltern was beibringen, weil man lebt ja auch mit dem Internet mit und erlebt die Entwicklung und so. Also meine Mutter zum Beispiel, die ist jetzt erst eingestiegen so in das Internet und also die blitzt da gar nicht und ist auch ziemlich anstrengend, das der zu erklären. Und ich denke auch, die Erwachsenen, die denken einfach zu viel und wollen alles verstehen und das können sie halt nicht. Also ich verweise ja auch nicht alles beim Computer, aber ich beschränke mich halt auf die Sachen, die ich brauche und die ich will. Die digitale Generation, die heute 8- bis 22-Jährigen, surft so selbstverständlich durch das weltweite Datennetz, wie ihre Eltern den Toaster bedienen oder früher den Plattenspieler mit der Rolling Stones LP in Gang setzten. Heute zieht sich ein gutes Drittel der Jugendlichen ihre Lieblingsmusik aus dem Internet und brennt die Songs selbst auf CDs. Sie erledigen ihre Hausaufgaben am Computer, holen sich Material für ihre Referate aus dem Netz und schreiben E-Mails an Freunde in aller Welt. Auf dem Weg ins Informationszeitalter, meinen Internetforscher wie der US-Amerikaner Don Tapscott, wird die Netzgeneration den Ton angeben. Ihr Forschergeist und ihr Spaß an schnellen Innovationen wird die Lebens- und Arbeitskultur der Zukunft prägen. Viele Großeltern, Eltern und Lehrer jedoch, so scheint es, stehen der sich rasant entwickelnden neuen Medienwelt hilflos gegenüber und brauchen die Unterstützung der Netzgeneration, um Schritt halten zu können. Erwachsene, die einen Computer kaufen, lassen sich von ihren Kindern beraten und die Software installieren. Die Lehrerin, die Zensuren in den Computer eingeben möchte, fragt ihre Schüler, wie sie sich in das Programm einloggen soll. Und die Großmutter, die endlich wissen will, was es mit dem Internet auf sich hat, lernt von ihrer Enkelin das Surfen. Zum ersten Mal in unserer Zivilisation bringen Kinder den Erwachsenen etwas bei. Jugendliche sind viel geschickter im Umgang mit Computern. Eltern, Lehrer und andere Erwachsene bitten Kinder um Hilfe, wenn sie mit Computern und anderem Technikkram nicht zurechtkommen. So bringt eines der Kinder, das Don Tapscott für sein Buch NetKids interviewt hat, den Autoritätsgewinn der jungen Generation auf den Punkt. Mit ihren Kenntnissen stellen die NetKids das alte Muster der Wissensvermittlung auf den Kopf. Die Alten lernen von den Jungen. Besonders deutlich wird die Wissenskluft zwischen den Generationen, wenn es um die technischen Fähigkeiten geht, meint der Hamburger Medienpädagoge Stefan Aufenanger. Also die jungen Menschen können einerseits mit den neuen Medien problemloser umgehen, weil sie damit aufwachsen, schon früh mitbekommen, wie die aufgebaut sind. Sie haben Kompetenzen auch, jetzt zum Beispiel feinmotorische Art, Joysticks zu bedienen zu können, Joypads, das heißt, was man beim Spielen alles braucht. Sie können auch vernetzen, Computer vernetzen, miteinander verbinden. Das sind alles so Kompetenzen, die viele Erwachsene Schwierigkeiten haben zu erwerben. Und damit haben viele Kinder und Jugendliche schon einen Vorsprung den Erwachsenen gegenüber. Kinder lernen häufig zuerst durch Computerspiele die Funktionsweisen der neuen Technologien, ohne nach dem Wieso und Warum zu fragen. Zwanglos probieren und entdecken sie Wege, die Maschine in den Griff zu bekommen. Erwachsene hingegen müssen sich von einmal eingetretenen Handlungspfaden lösen, eingefahrene Denkmuster verlassen, wenn etwas völlig Neues erlernt werden soll. Don Tapscott beschreibt in seinem Buch, wie mühsam sich seine Frau an das Schreiben mit dem Computer gewöhnte. Es bereitete ihr schon beträchtliche Schwierigkeiten, mit einer einfachen Textverarbeitung umzugehen. Ihre diesbezügliche kognitive Struktur hatte sie im Umgang mit der Schreibmaschine entwickelt, weshalb sie beispielsweise Wörter unterstreichen wollte, indem sie die Backspace-Taste drückte, um unter jedem Buchstaben eine kleine Linie zu ziehen. Richtig wäre es natürlich gewesen, das Wort zu markieren und die Option unterstreichen zu wählen. Alles funktionierte ganz anders, als sie es gewöhnt war. Freilich, diese ersten Hürden im Umgang mit dem Computer haben viele Erwachsene mittlerweile genommen. sei es, weil sie im Beruf gezwungen waren, auf Textverarbeitungsprogramme umzusatteln, oder weil Freunde oder Kinder sie von der Nützlichkeit eines Personal Computers überzeugen konnten. Doch gegenüber den neueren Entwicklungen, CD-ROMs oder vor allem dem Internet, bestehen bei vielen Erwachsenen nach wie vor Hemmschwellen. Manche lassen lieber surfen, als dass sie sich mühsam selbst mit dem Netz vertraut machen, berichtet der 17-jährige Gymnasiast Andreas. Gerade meine Mutter oder mein Vater, die möchten oft was aus dem Internet haben, was ich da mitbringen soll, gerade für meinen kleinen Bruder, für die Grundschule, ein Lernprogramm oder sowas. Oder mein Vater, wenn er was fürs Geschäft braucht, spricht er mich auch drauf an, ob ich ihm das machen kann. Und die blicken das eigentlich insofern nicht, dass sie die Vorgänge im Computer nicht wissen. Aber wenn ich dann zum Beispiel eine Einladung mache oder sowas, dann blicken sie die Schritte schon nicht. Aber wenn es dann nachher ausgedruckt wird, findet sie das auch toll. Und dann interessiert sie sich eigentlich auch dafür und dann begreift sie das auch irgendwann, weil sie es dann selber ausprobiert, sowas hinzubringen. Neben der technischen Überlegenheit der NetKids wird es in Zukunft jedoch vor allem der leichte Zugriff auf Informationen sein, der das überkommene Autoritätsverhältnis zwischen Erwachsenen und Kindern in Frage stellen wird. Zum Beispiel in der Schule. Hier hatten bisher die Lehrer die Herrschaft über das Wissen, meint Stefan Aufenanger. Zugang zu den festgelegten Lehrinhalten bekamen die Schüler nur über ihre Pädagogen und die Schulbücher. Doch die Form des einseitigen Lernens wird sich durch die neuen Medien grundlegend ändern. Sie vermitteln ja ein Wissen, was nicht mehr an die Lokalität der Schule gebunden ist und nicht mehr an ein Schulbuch gebunden ist, sondern ich kann mir selbstständig überall das Wissen herbeziehen und kann sozusagen in der Schule damit meinen Lehrer konfrontieren. Ich kann es in neue Problemlösesituationen mit einbringen. Und diese Möglichkeiten haben heute Kinder und Jugendliche durch die neuen Medien, einfach weil das Wissen einfach unheimlich stark ausgeweitet wird. Das heißt, der Zugriff dazu ist einfach erweitert worden. Und die Lehrer haben nicht mehr die Möglichkeiten, das alles zu wissen und zu kontrollieren. Ein bestes Beispiel sind die ganzen Webseiten, wo Schüler ihre Hausarbeiten oder Referate runtersuchen können, wo viele Lehrer noch gar nicht merken, dass die Referate, die sie abgeliefert bekommen, irgendwo geklaut sind aus dem Internet. Und das ist eine Erweiterung, die es vorher meines Wissens nie in der Art und Weise gegeben hat. Medienkritiker wie der US-Amerikaner Neil Postman betrachten die Entwicklungen der neuen Medien jedoch skeptisch. Bereits 1982 versuchte Postman in seinem Buch »Das Verschwinden der Kindheit« aufzuzeigen, wie das Medium Fernsehen die Grenzen zwischen der Welt der Erwachsenen und der Kinderwelt verschwimmen lässt. Denn bis zu dem Zeitpunkt, als die Bilderflut in die heimischen Wohnstuben strömte, mussten sich Kinder Schritt für Schritt in die Geheimnisse der Erwachsenenwelt einarbeiten. Und zwar, so Postmans These, durch das Erlernen des Lesens. Die abstrakte Welt, die sich hinter den Zeichen des Alphabetes verbirgt, konnten Kinder nur langsam entschlüsseln. Das Lesen erforderte, sich von den anderen abzusondern und geistige Disziplin. Anders das Fernsehen. Hier könnten sich Jung und Alt gleichermaßen unangestrengt dem Rausch der Bilder hingeben, der das Gefühl und weniger den Verstand anspreche. Die Grenzen zwischen den Generationen weichen auf. Das Resultat sei der Kinderwachsene des TV-Totalitarismus. Und in die gesellschaftliche Vorstellung von Wirklichkeit würden die Kinder nicht mehr langsam von den Erwachsenen eingeführt, sondern von der anonymen Autorität des Mediums, meinte Neil Postman. Sein Problem ist, glaube ich, dass er versucht, so Welten aufzubauen mit einer tollen Erwachsenenwelt, die immer Geheimnisse hat, und der Kinderwelt, die durch das Eindringen diese Geheimnisse einfach schlechter wird. Und das ist etwas, wo, glaube ich, das Problem von Postman ist, dass er sich ein Weltbild aufbaut, was empirisch einfach nicht so stimmt, wie er sich das vorstellt. Dass das Fernsehen zum Beispiel auch so problemlos zu entziffern wäre. Auch das Fernsehen muss gelesen werden. Man muss verstehen können, was Handlungen bedeuten. Man muss Bezüge herstellen können zu anderen Texten und so weiter. Das ist nicht so einfach, wie er das meint. Also er meint, ein Buch zu lesen verlangt große Anstrengung und fördert Fantasie. Und Fernsehen macht dumm und ist fantasietötend. Und das stimmt einfach nicht so. Bei aller Medien- und Technologiekritik sprach sich Postman damals trotzdem für den Computer aus. Denn ihn zu verstehen und programmieren zu lernen, das entspräche dem Erlernen einer Sprache und fördere wichtige analytische Fähigkeiten. Der Informationsflut aus dem Internet aber steht Postman heute ausgesprochen kritisch gegenüber. Well, it certainly appears to be a major issue in America. In Amerika ist das ein wichtiges Thema, weil hier zum Beispiel die öffentlichen Bibliotheken jeden Tag mit der Frage konfrontiert sind, ob sie keinen Unterschied machen sollen zwischen Kindern und Erwachsenen oder ob sie Material ausfiltern sollen, von dem die Bibliothekare glauben, dass es für Kinder nicht gut ist. Zurzeit sagt die amerikanische Bibliotheksvereinigung, dass es keinen Unterschied zwischen der Erwachsenenwelt und der Welt der Kinder gibt. Und alles soll gleichermaßen für Kinder und Erwachsene zugänglich sein. Das bedeutet, die Kinder kommen in die Bibliothek, gehen online und damit ist das Thema auf dem Tapet. Kurz gesagt, ich denke, das Internet ist ein noch größeres Problem für das Konzept der Kindheit, als es das Fernsehen war. Einfach, weil es nicht kontrollierbar und zugänglich für alle ist. Und wenn es so ist, dass alle Menschen einer Kultur an die gleichen Informationen kommen, dann kann man natürlich auch die Idee der Kindheit vergessen. Medienpädagogen wie Stefan Aufenanger sehen das ein wenig anders. Zum einen werde die Gefahr überschätzt, die für die Kinder von den Medien auszugehen scheint. Denn Kinder und Jugendliche suchen sich speziell die Seiten im Internet heraus, die sie interessieren. Neue Software, Informationen zu angesagten Fernsehsendungen oder Webseiten über ihre Film- und Musikstars. Ich glaube auch, dass das eine falsche Vorstellung ist, dass Kinder nur auf Sex und Crime aussehen, wenn sie im Internet rumsurfen. Das stimmt einfach nicht. Also wir haben Kinder beobachtet, auch drüber gesprochen. Und alle haben uns gesagt, wenn sie zum Beispiel auf eine Pornografie-Seite kommen, dann klicken sie mal drauf, gucken, was das ist und gehen wieder weg, finden das langweilig. Also das ist nicht das Problem. Vielleicht ziehen die medienskeptischen Erwachsenen ja Rückschlüsse von ihrem eigenen Surfverhalten auf das der Kinder. Hier hatten wir mal einen Lehrer-Account. Also einen anonymen Account, wo nur Lehrer dran standen, konnte also jeder den hier benutzen in einem abgetrennten Raum und dann wurden halt von hier immer die Sexpages angewählt. Also deswegen haben wir den auch ganz schnell wieder abgeschafft. Zum anderen, das Lesen und Schreiben können, für Postman wesentlicher Teil des Erwachsenwerdens, ist auch beim Umgang mit den neuen Medien unerlässlich. E-Mails, Chatten oder Webseiten entschlüsseln, all dies funktioniert nur auf der Grundlage des Alphabets. Und selbst wenn einmal das Eingeben und Abrufen von Informationen über den Sprachcomputer vollzogen werden wird, dann brauchen die Kinder noch immer die Unterstützung der Erwachsenen. Denn sie erhalten zwar leichter Zugang zu den Informationen aus der Erwachsenenwelt, aber mit ihnen umzugehen, sie zu selektieren, das können sie nur von den Erwachsenen lernen. Von der reinen Information zum einordnenden Wissen ist es noch ein weiter Schritt. Wenn ich etwa in eine Suchmaschine einen Begriff reingebe, wie zum Beispiel Medienkompetenz, dann bekomme ich etwa 5.000 bis 6.000 Hinweise. Was mache ich damit? Und ich glaube, dass die Erwachsenen den Jugendlichen und Kindern zeigen können, wie bewerte ich die, wie suche ich aus, wo kann ich etwa feststellen, ob das eine richtige und eine gute Information ist, wo nicht. Oder wie löse ich Probleme? Auf der methodischen Ebene haben wir Erwachsene sehr, sehr viel mehr Wissen und Erfahrung als die Kinder und Jugendlichen. Und das zusammenzubringen, also dass die Erwachsenen weggehen von ihrer Autorität, alles zu wissen und Informationen zu haben, sozusagen, das könnt ihr genauso gut wie wir. Aber wie man damit umgeht, wie man sie bewertet, wie man etwa auch moralische und ethische Aspekte mit reinbringt oder welche Folgen auch die neuen Medien auf sozialer Ebene haben, das sind, glaube ich, Fähigkeiten, wo ihr Erwachsene einfach den Kindern sehr viel beibringen können. Eltern und Kinder surfen gemeinsam im Internet, statt sich vor den Fernseher zu setzen. Beim Mittagessen tauscht man sich über Programmiertechniken aus. Vater und Sohn gehen nicht mehr zusammen kicken, sondern kämpfen gegen die virtuellen Gegner des Computerspiels. Für manche sind das Horrorvisionen. Doch je weiter die Digitalisierung voranschreitet, desto unausweichlicher wird es, dass sich Eltern mit den neuen Techniken vertraut machen. Der amerikanische Computerwissenschaftler Seymour Papert plädiert in seinem Buch »Die vernetzte Familie« für eine familiäre Computerkultur. Dazu, meint Papert, gehören Gewohnheiten, die bewusste Familien im Umgang mit anderen Medien wie Filmen oder Büchern schon immer praktiziert haben. Bisher zum Beispiel schauten sich Eltern gemeinsam mit ihren Kindern bestimmte Filme an, auf andere verzichteten sie bewusst. Sie diskutierten darüber und kritisierten sie. Gleiches kann auch für die neuen Medien gelten, für Computerspiele oder das World Wide Web, meint Seymour Papert. Und wenn sich alte und neue Medien immer stärker miteinander vermischen, wenn Bücher und Filme über den Computerbildschirm rezipiert werden, spätestens dann, sollten die Eltern keine digitalen Analphabeten mehr sein. Eine heimische Lernkultur, die Computer ausschließt oder zu stark auf der Trennung von anderen Medien besteht, wird unter zunehmenden Druck geraten, wenn sich die Grenzen zwischen den Medien verschieben und verblassen. Wenn Sie in Ihrer Heimkultur Instabilität und Spannungen vermeiden wollen, sollten Sie die Trends besser antizipieren, als darauf zu warten, dass sie sich von selber aufdrängen. Hey Omi, guck mal unter http://southwind.net/sono-html. Gruß, deine Katja. Schon schreiben Kinder E-Mails an ihre Eltern oder Großeltern und informieren diese zum Beispiel über interessante Webseiten. Denn zunehmend wird das Internet in Deutschland zum Alltagsmedium, generationenübergreifend, wie die jüngsten Erhebungen zeigen. Laut der ARD-ZDF-Online-Studie 1999 hat sich innerhalb eines Jahres nicht nur die Zahl der Online-Nutzer in Deutschland auf über 11 Millionen Menschen verdoppelt, sondern auch die Zahl der surfenden Senioren. Immerhin 17% der Online-Nutzer sind heute über 50 Jahre alt. Und die meisten von ihnen schätzen, genauso wie die Jugendlichen, das neue Medium vor allem für die schnelle, zeit- und raumunabhängige Kommunikation. Von der Universität Ulm aus betreut Carmen Stadelhofer das Projekt Learning in Later Life, in dem sich mit Hilfe des Internets Senioren aus aller Welt weiterbilden und zugleich ihre Lebenserfahrungen weitergeben. Zum Beispiel im Zeitzeugenprojekt Alt trifft Jung im Internet. Ulmer Senioren begannen im vergangenen Jahr via E-Mail und Chat, sich mit Freiburger Schülern über ihre Kriegserfahrungen zu unterhalten. Also was die Schüler und Schülerinnen interessiert, ist wirklich die Lebenserfahrung und biografische Schilderungen und deren Einschätzung aus heutiger Sicht. Das könnte man natürlich auch mit einem anderen Medium machen oder in diesen normalen Erzählcafés findet das auch statt. Was das Medium aber zusätzlich hat, ist, dass die Schüler den Eindruck haben, diejenigen, die sich damit beschäftigen, sind auch offen für ihre Welt und auch bereit, sich mit etwas Neuem auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges in diesem Dialog. Im Laufe der Zeit haben sich zwischen den Schülern und den älteren Menschen über das Internet in verschiedenen Mailinglisten Freundschaften entwickelt, die, so meint Carmen Stadelhofer, deutlich dazu beitragen, Vorurteile abzubauen und zu einem besseren Verständnis zwischen den Generationen zu gelangen. Denn manchmal ist es eben leichter, sich auch über persönliche Erlebnisse mit Menschen zu unterhalten, die nicht aus der eigenen Familie sind. Was ich sehr eindrucksvoll gefunden habe, vor 2 Monaten starb mein Vater und ich habe über diesen Tod kurz geschrieben und auch, dass mir momentan dieser ganze Austausch in Bezug auf die Medienfragen gar nicht so nahe geht wie eben dieses Erlebnis. Und da begann von der Schülerseite her jetzt ein Nachfragen und ein Nachdenken über Sterben und Tod und Leben nach dem Tod, was sehr intensiv war, was jetzt wieder von den Älteren aufgegriffen worden ist, was zum Teil jetzt auch in sehr persönlichen Mails ausgetauscht wird. Und das finde ich schon sehr beeindruckend. Neben der Kommunikation zwischen den Generationen bauen sich Alt und Jung zugleich ihre jeweils eigenen Netzwerke. Für die Älteren ist das häufig eine Möglichkeit, sich aus der altersbedingten Isolation zu befreien und über das Internet neue Kontakte zu schließen. Das gilt vor allem für diejenigen, die wegen körperlicher Probleme nicht mehr so mobil sind. Und wie die Jugendlichen suchen sich auch die Senioren im Internet ihre eigenen, für sie interessanten Seiten, informieren sich über Reiseziele oder medizinische Fragen, knüpfen an ihre bildungs- oder wissenschaftlichen Interessen an. Der vielbeschworenen Generationenkluft durch die neuen Medien steht Carmen Stadelhofer daher gelassen gegenüber. Also Generationskonflikte gab es immer und die wird es auch immer geben. Und das gehört auch dazu, dass junge Menschen sich abgrenzen von den älteren Generationen, um sich auch ein Stück selbst zu finden. Und da ist sicher die Technik und die Kenntnisse ein Medium, wie es aber auch andere Dinge gibt, wie die Musik und so weiter. Ich glaube, dass wir in den Entwicklungen noch gar nicht so weit sind, dass man sagen kann, die Jungen können das schon alles und die Alten sind draußen. Sondern ich stelle fest, dass es über alle Generationen hinweg Gruppen gibt, die jetzt versuchen, sich diese neuen Techniken zu erschließen. Die Jüngeren sind eher an der Technik interessiert. Das ist auch für sie ein normaler Bestandteil ihres Alltags. Die Älteren sind mehr an den Themen interessiert. Und die Herausforderung ist, diese beiden Interessen einfach zusammenzubekommen. Bis dato also tut sich die Wissenskluft beim Wandel von der Industrie zur Informationsgesellschaft gar nicht so sehr zwischen den Generationen auf. Die Trennungslinien verlaufen anderswo, zwischen den Geschlechtern und zwischen den sozialen Schichten. Denn noch immer sind es vor allem die sowieso schon gut unterrichteten Kreise, die sich mit den neuen Medien vertraut machen. Über 80% der Online-Nutzer, belegt die ARD/ZDF-Online-Studie, haben eine weiterführende Schule besucht. Der Anteil der Akademiker unter den Usern ist zwar im vergangenen Jahr zugunsten anders Ausgebildeter etwas gesunken, aber noch immer haben mehr als ein Drittel der Nutzer ein Studium absolviert. Wer in Ausbildung oder Beruf nicht mit dem Internet in Berührung kommt, wer kein Geld hat, sich und seinen Kindern einen Computer anzuschaffen, der ist schnell abgehängt von der schönen neuen Medienwelt. Medienpädagogen wie Stefan Aufenanger fordern daher mehr Internetzugänge für alle, zum Beispiel in öffentlichen Räumen wie Stadtbüchereien oder Museen. Wenn dort frei zugängliche Computer stehen, dann kommt das Ausprobieren von ganz alleine, auch ohne die Hilfe der NetKids. Ich habe ein sehr schönes Beispiel. Bei uns in der Uni in Hamburg haben wir in unserem Gebäude im Eingangsbereich ein Terminal stehen, wo man Internet nutzen kann. Also der ganz offen ist für alle. Und ich habe beobachtet, in letzter Zeit, der da steht, dass zum Beispiel die Hausmeister abends dran gehen. Und wir haben einen türkischen Hausmeister, der abends dann zum Beispiel in türkischen Internetseiten surft. Und da man sich das nie vorstellen könnte, wenn er nicht den Zugang gehabt hätte. Er hat es zu Hause bestimmt nicht. Das heißt, dass sozusagen die Öffnung der neuen Medien für alle Menschen die Möglichkeit gibt, neugierig zu sein. Und da gibt es sehr viele Beispiele, die zeigen, dass so ganz private Erlebnisse einen dazu führen können. Der surfende türkische Hausmeister. Die Gymnasiasten Jan, Andreas und Sebastian, die ihrer Lehrerin beim Einloggen in den Computer helfen müssen. Der Internet-Experte, der von den Schwierigkeiten seiner Frau beim Erlernen der Textverarbeitung berichtet. All diese Beispiele lassen den Eindruck entstehen, die Männer haben beim Umgang mit den neuen Medien die Hosen an. Und in der Tat, zwar sind nach den neuesten Statistiken mittlerweile mehr Frauen im Netz als noch vor einigen Jahren, doch mit lediglich 35% stellen die Nutzerinnen immer noch eine Minderheit. Es lässt sich trefflich darüber spekulieren, warum das so ist. Endgültige Aussagen allerdings mögen Medienforscher nicht treffen. Bisher gilt, da die meisten Menschen am Arbeitsplatz mit den neuen Medien in Berührung kommen und eben weniger Frauen Voll- oder Teilzeit arbeiten, machen sie statistisch auch einen geringeren Teil der Online-Nutzer aus. Sozialpsychologen, berichtet die Internetforscherin Nicola Döring, befürchten bereits Auswirkungen auf die Rollenverteilung in Beziehungen. Wenn der Mann netzaktiv ist und die Frau netzabstinent, dann könnten sich die traditionellen Machtverhältnisse zwischen den Geschlechtern verstärken. Die Netznutzung wird als männliche Domäne besetzt und die Partnerin nimmt die machtärmere Rolle der Nicht-Expertin ein. Oft wird berichtet, dass sich Jungen über Computerthemen eher mit anderen Jungen als mit Mädchen unterhalten und diese ausgrenzen. Die Mädchen ziehen sich zurück, weil sie sich in Computerfragen für inkompetenter halten. Und das geht Hand in Hand damit, dass Mädchen den Computer weniger nutzen als Jungen. Das erinnert an Erfahrungen aus dem naturwissenschaftlichen Unterricht an Schulen, in dem sich in gemischten Klassen die Mädchen tendenziell zurückhalten. Sobald sie aber in reinen Mädchenklassen unter sich sind, können sie genauso engagiert und kreativ mathematische Aufgaben lösen oder chemische Prozesse analysieren wie die Jungen. Nicola Döring macht jedoch darauf aufmerksam, dass ein eigener Netzzugang Frauen dabei helfen kann, die ungleichen Machtverhältnisse in Beziehungen zu überwinden. Eigene Kontakte über das Internet, neue Bildungsmöglichkeiten und Arbeitsbereiche können sich auftun. Allerdings mit dem einen Haken. Fernlernen via Internet oder Telearbeit muss nicht automatisch zur Unabhängigkeit führen, sondern könnte dafür sorgen, dass der weibliche Zuständigkeitsbereich weiterhin in Haus und Familie liegt. Dennoch, erste Trendwenden zeichnen sich ab. Die größte Gruppe der Onlinerinnen sind Frauen unter 30. Also meine Mutter kennt sich ja gar nicht damit aus. Die verwechselt dann auch die Begriffe immer. Das ist immer lustig. Und wenn ich jetzt auf eine Homepage gehe, dann guckt sie die sich auch an. Das Problem ist bloß, die kann das Programm nicht bedienen und den Computer nicht bedienen. Die würde mit dem Internet wahrscheinlich teilweise schon zurechtkommen, aber mit der Bedienung vom Internet kommen sie nicht zurecht. Das ist das Problem. Ich muss ja öfter mal auch irgendwelche Briefe ausdrucken und schreiben fürs Geschäft oder einfach irgendwelche Sachen auf der Homepage gucken, über Möbel oder so. Und wenn ich dir das dann ausdrucke oder so oder auf dem Bildschirm zeige, dann versteht ihr das, klar. Aber dorthin zu kommen, das schafft sie nicht allein. Da muss man sie einfach unterstützen. Wenn in einigen Jahren die NetKids endgültig das Ruder übernehmen, dann werden vermutlich auch mehr Frauen mit dem Boot sein. Und die Söhne, die über ihre technisch unbegabten Mütter stöhnen, gehören dann der Vergangenheit an. Alt Escape, die Generationenfrage. Sie hörten eine Sendung von Anja Brockert. Das war die 5. von 12 Folgen der Radioakademie Guten Beiz. Die nächste Folge am kommenden Samstag trägt den Titel »Das Leben ist eine Schnittstelle – Ästhetik im Multimedia-Zeitalter«. Die gesamte Sendereihe ist ab Mitte bis Ende Juni auch auf Kassette oder CD erhältlich. Wenn Sie Interesse haben, schreiben Sie bitte an den SWR-Shop in 70 151 Stuttgart. Oder benutzen Sie unsere Bestellhotline, Telefon 0180 5 150 200. Und wenn Sie bei unserem Rätsel auf den SWR2 Internetseiten mitmachen, können Sie die Serie auch gewinnen. Dort haben Sie darüber hinaus die Möglichkeit, zusammen mit den Autoren über die Themen der Reihe zu diskutieren, Manuskripte herunterzuladen oder die Sendungen noch einmal zu hören.